In den Hügeln wird Gold gefunden, an der Küste findet man Öl. Größe Vermögen bringen die Träume von Glück, die man hier auf Zellen einschreibt.